Während Gerbert gerade seinen zweiten Whisky-Soda trinkt, ruft Allard wieder an. In dem kombinierten Lärm, den der Fernseher, die Jukebox und ein Haufen feiernde Studenten machen, muss Gerbert fast brüllen. »Ist er tot?« »Nein, aber in Lebensgefahr. Bauchschuss.« Zuerst ist Gerbert enttäuscht, dann glücklich. Ist das nicht besser als ein Leben im Gefängnis, wo Coughlin das Recht auf 3 Mahlzeiten täglich, einen Fernseher in seiner Zelle und Hofgang hätte? Es tut weh, in den Bauch geschossen zu werden. Soweit Gerbert gehört hat, ist der Schmerz sogar unerträglich. Und es ist eine Wunde, von der Coughlin unter Umständen, je nach dem Kaliber des Geschosses, nicht wieder genesen wird. »Vielleicht ist das ganz gut«, brüllt er. »Mir ist schon klar, wie du das meinst, Kumpel«, sagt Allard. »Und nach dem, was ich da höre, ist mir auch klar, wo du gerade bist. Trink einen für mich mit.« »Da trinke ich lieber gleich 2«, sagt Gerbert und lacht. Es ist seit langer Zeit das erste echte Lachen, das aus ihm herauskommt, und der Kater, mit dem er am nächsten Tag aufwacht, kommt ihm völlig gerechtfertigt vor. Er macht einen langen Spaziergang, ohne die Schritte zu zählen, und hofft dabei, beinahe inbrünstig, dass Coughlin am Leben bleiben, sich aber irgendeine schwere Infektion zuziehen wird, nach der man ihm vielleicht den Magen entfernen muss. Kann man weiterleben, wenn sowas geschieht? Müsste man dann durch einen Schlauch ernährt werden? Und falls ja, wäre das nicht eine noch größere Strafe? Ja, findet Gerbert, das wäre es. Gegen Mittag ist sein Kater vorüber, er verzehrt in der Küche ein herzhaftes Mittagessen und denkt nicht einmal daran, ins Esszimmer zu gehen und an seinem Puzzle mit den klassischen Filmplakaten zu arbeiten. Während er sich gerade überlegt, ob er Coughlin Blumen schicken soll, samt einer Karte mit dem Wunsch »Schlechte Besserung«, klingelt sein Handy. Es ist seine frühere Kollegin. »Frank, ich habe fantastische Neuigkeiten.« »Ich weiß schon Bescheid. Jemand hat unserem Freund Coughlin einen Bauchschuss verpasst. Jetzt liegt er im Krankenhaus. Man hat ihn gefasst.« Gerbert schüttelt den Kopf, weil er nicht weiß, ob er sie richtig versteht. »Meinst du den Bruder von Yvonne Wicker? Oder hast du irgendwelche Indizien zu Coughlin entdeckt? Ist es das?« »Jedenfalls wäre das zu hoffen. Ein Bauchschuss und dann Gefängnis. Wäre das nicht Wunder? Der Mann, der Wicker ermordet hat, den hat man in Iowa geschnappt. Er heißt Andrew Iverson.« Gerbert zieht die Stirn in Falten. Seine Kopfschmerzen melden sich wieder. »Ich habe keine Ahnung, wovon du da redest. Die arme Miss Yvonne wurde doch von Coughlin. Iverson hat versucht, eine weitere Frau zu vergewaltigen. Die hat mit dem Messer auf ihn eingestochen und ist entkommen.« Überschwänglich erzählt Ella die ganze Geschichte, wobei sie sich das Beste für zuletzt aufspart, die beiden Anhänger von Yvonne Wickers Bettelarmband im Beutesäckchen von Iverson. »Wir haben grundlos einen Unschuldigen gehetzt«, sagt sie am Ende, »weil wir es nicht glauben konnten.« Gerbert setzt sich kerzengerade auf. Sein Kopf schmerzt schlimmer denn je. Er wird etwas dagegen unternehmen müssen, ein paar Aspirin schlucken und dann eine Stuhlrunde drehen. »Wir haben ihn nicht gehetzt, Ella. Wir waren einfach hinter ihm her. Und nach allem, was wir wussten, war das unser gutes Recht, unsere Pflicht.« »Ach, hör doch mit dem Wir auf, Frank.« Jetzt klingt sie erschöpft. »Ich habe diesem Schmierblatt weder Coughlins Namen gesteckt, noch habe ich Dope in sein Auto geschmuggelt. Das hast du ganz allein getan. Und ich habe nicht dafür gesorgt, dass man auf ihn geschossen hat.« »Du denkst momentan nicht klar.« »Wer nicht klar denkt, bist du. Ich habe ihm gesagt, dass ich zur Messe gegangen bin und für ihn gebetet habe. Und weißt du, was er da geantwortet hat? Es hilft, gläubig zu sein. Das werde ich von nun an im Kopf behalten.« »Dann solltest du den Dienst quittieren und dir einen Job als Voodoo-Priesterin oder so besorgen.« »Spürst du denn nicht das kleinste bisschen Schuld, Frank?« »Nein. Ich lege jetzt auf, Ella. Ruf mich nicht wieder an.« Gerbert beendet den Anruf, er dreht eine Stuhlrunde, er fügt seinem Puzzle 10 Teile hinzu und zählt dann die Schritte bis in seinen Garten, von 81 bis 1, macht insgesamt 3321. Eine gute Zahl, aber sein Kopf tut trotzdem weh.